Good morning, beloved sons of the loving Father. Guten Morgen, ihr geliebte Söhne des euch lieben Vaters. Look at this beautiful thing. Schaut euch mal diese wunderbare Sache an. Why would the father not even talk about the sin with his son? Warum wollte der Vater nicht im Geringsten über die Sünde des Sohnes reden? Why would the father ignore this conversation? Warum wollte der Vater dieses Gespräch ignorieren? Son wanted to talk about it, but the father didn't. Denn der Sohn wollte ja darüber reden, aber der Vater wollte nicht. I'm telling you why. Ich kann euch sagen, weshalb. Words are powerful. I agree. Worte haben Kraft. Da stimme ich zu. But actions are more powerful. Aber Taten sind noch kraftvoller. The father could have stood there and talked to the son about all the mess you've made, but I've forgiven you, I've loved you, I've accepted you, that's okay, calm your heart. Der Vater hätte dastehen können und mit dem Sohn über dessen ganzes Schlamassel reden können. Ich habe dich vergeben, ich habe dich geliebt, ich habe dich akzeptiert, das ist okay, beruhige dein Herz. Aber dadurch, dass er dieses Gespräch komplett ignoriert hatte, ignoring it and walking away from und nicht nur ignoriert, sondern er ist ja auch noch einfach weggelaufen. But by ignoring the conversation and giving orders for the biggest party that ever happened. Er hat das Gespräch ignoriert, um Anweisungen für das größte Fest, das jemals stattgefunden hatte, zu geben. Was hat der Vater dadurch gezeigt? And I believe that this is the lesson in the story of the loving father for us. Und ich glaube auch, dass das die Lektion dieser Geschichte vom liebenden Vater ist. The lesson is this. Die Lektion ist folgende. It doesn't matter how big you mess up, my party will always be bigger. Es macht nichts aus, wie groß auch immer dein Schlamassel ist. Mein Fest wird immer größer sein. Wow. It doesn't matter how much you've screwed up, my love for you will always be greater. Es ist egal, wie viel du verbockt hast, meine Liebe für dich wird immer größer sein. It doesn't matter if you've blown it a million times, taken everything I had and wasted it, I will always have more. Es spielt keine Rolle, ob du es eine Million Male vermasselt hast, alles vorweggenommen hast und verschwendet hast. Ich werde dich immer mehr lieben, weil du mein Lieblingssohn bist. And I want to party with you. Und ich möchte mit dir feiern. You know, and they celebrated and they sang and they danced. Und dann feierten, sangen und tanzten sie. And this is what you need to understand about your Father in heaven. Und du musst Folgendes über deinen himmlischen Vater im Himmel verstehen. About Jesus, nicht über Jesus, but your father. Sondern über den Vater. This story demonstrated the father. Weil diese Geschichte den Vater zeigt. My father wants to party with you every day. Der Vater möchte jeden Tag mit dir feiern. He has no desire to spend all day long talking about your failures and sin. Der Vater hat kein Verlangen danach, den ganzen Tag über deine Fehlschläge oder Sünde zu reden. To receive his love and forgiveness. Der Vater möchte, dass du seine Liebe und Vergebung empfängst. Father wants you to celebrate with him every day. Der Vater möchte, dass du jeden Tag mit ihm feierst. Father wants you to live in a continual feast. Der Vater möchte, dass du wie in einem kontinuierlichen Fest lebst. Continual feast of sins forgiven, being loved and accepted and embraced by my Father. In einem kontinuierlichen Fest mit vergebenen Sünden, so wie geliebt, angenommen und umarmt vom Vater. This is what the slave mentality cannot do. Und weißt du, das ist das, was die Sklavenmentalität nicht tun kann. And this is what the orphan mentality cannot do. Und das ist, was die Waisenmentalität nicht tun kann. The father knew. Der Vater wusste. There are no words to convince my son. Es gibt keine Worte, um den Sohn zu überzeugen. I'm gonna prove it to him. Ich werde es ihm beweisen. I'm gonna give everything and I'm gonna party. Ich werde alles geben und dann wird gefeiert. Ring, clothes, sandals and the big party. Der Ring, die Kleider, Sandalen und das große Fest. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Everything that the father has is yours. Alles, was der Vater hat, ist dein. How much do you experience? Wie viel erlebst du davon? How much you experience has to do with what your heart perceives. Wie viel du erlebst, hat damit zu tun, wie viel dein Herz entfassen kann. The only way that your father in heaven really is. Die einzige Art und Weise, wie dein himmlischer Vater wirklich ist. Is not what you've learned from your natural father. Ist nicht so, wie es von deinem natürlichen Vater kennst. Is not what you've experienced through religion. Und auch nicht so, wie du es aus der Religion kennst. Is not even what you've read in the Bible, maybe through the wrong lenses. Und es ist nicht mal so, wie du es vielleicht in der Bibel gelesen hast, eventuell unter einer falschen Perspektive. Only real and true God is your Father in heaven. Der einzige wahre Gott ist dein Vater im Himmel. Is the one that Jesus came to show us. Es ist der, für den Jesus gekommen ist, um ihn uns zu zeigen. One that longs to celebrate with his son. Einer, der sich danach sehnt, mit seinem Sohn zu feiern. How the father feels. Kannst du dir vorstellen, wie der Vater sich fühlt? If you as a son say to him, wenn du ihm als Sohn sagst, no, I'm not going into that party because I don't deserve it. Nein, ich komme nicht auf dieses Fest. Ich verdiene es nicht. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? Father says to his servant. Der Vater sagt zu seinen Dienern: Los, wir machen ein Fest. Kill the lamb. Schlachtet das Lamm. bring ring, shoes and clothes. Bringt Ring, Schuhe und Kleider? And then they bring it to the son, and the son says, "No, I'm not putting this on because I don't deserve it." Und dann bringen sie alles dem Sohn und der sagt, "Nein, ich zieh das nicht an. Ich verdiene es nicht." I'm gonna stay outside. You guys party, but I'm not worthy. Ich bleibe hier draußen. Feiert ihr nur. Ich bin es nicht wert. If the son would have had this attitude, it would have been a defiance of the love of the father. Wenn der Sohn diese Haltung gehabt hätte, wäre es einem sich der Liebe des Vaters entziehen gleichgekommen. Who don't party the generosity, the radical and ridiculous love of your father, you are actually defying. Wenn du die Großzügigkeit und die immense Liebe deines Vaters nicht feierst, entziehst du dich in der Tat seiner Liebe für dich. Don't do that. Mach das nicht. Party. Feiere. Father der Vater liebt dich. Feiere. I hope you enjoyed this series. Ich hoffe, diese Serie hat euch gefallen. Share it with us. Teilt sie mit anderen. We love you. Wir lieben euch.